da es mitunter nicht so leicht ist, eine Unterscheidung zwischen der eigenen männlichen und weiblichen Sexualität als Mann in seinem Körper zu erkennen. Hier eine einfache Übung. Versuchen Sie als Mann, Ihren Orgasmus zu bekommen, indem Ihr Glied nicht erregiert ist. Wie auch immer Sie sich bemühen, Ihre erotische Spannung zu erhöhen. Das Entscheidende ist einfach, dass Sie darauf achten. Und wenn Sie bedenken, dass sich ja normalerweise bei einer Frau die Klitoris, was ja dem Glied entspricht, zurückzieht, wenn sie stärker erregt wird, dann haben Sie hiermit nämlich zu beobachten, wie ob sich Ihr Glied mehr oder weniger erregiert, einen Wegweiser, um zu schauen, was ist jetzt männliche oder weibliche Sexualität in Ihrem Empfinden.